sich in die falsche Richtung dreht. Und er sind die falschen Worte zu mir weh. In die blaue Pille ohne Wirkung bleibt. Und dass ich auf einem Meer aus Rüten treibt. Bin der Regen, der mich sonst so heiter macht. Er sind die falschen Worte zu mir weht.